Deutschlandfunk, Studiozeit. In unserer Reihe Partisanen der Utopie bringen wir heute Abend eine Ursendung von Klaus Bulat. Ein Hörspiel, das er im Auftrag des Deutschlandfunks geschrieben, komponiert und produziert hat. Bulats Fantasiestück befasst sich mit zwei deutschen Künstlerikonen des 20. Jahrhunderts, dem Schriftsteller und Dramatiker Heiner Müller und dem bildenden Künstler Josef Beuys. Der eine ist aus dem Osten, der andere aus dem Westen. Beide haben nicht viel gemeinsam. Oder doch? Getroffen haben sie sich zwar nie, aber entworfen haben sie Utopien, die dem herkömmlichen Land Utopia fremd sind. So treten sie auf, mit Zigarre und Filzhut sich eine Reise zu organisieren nach Atlantis, dem Ort aller Orte. Im Gepäck die Reisebeschreibung Francis Bacons, 1626, sowie Tapes mit O-Tönen, Erzählungen, Theorien und Sounds. Ja, ja, ja, ja, ja. Ne, ne, ne, ne, ne. Ja, ja, ja, ja, ja. Ne, ne, ne, ne, ne. Ja, ja, ja, ja, ja. Ne, ne, ne, ne, ne. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, nee, nee, nee, nee. Atlantis Tapes. Ein Hörstück von Klaus Bulat. Mit Texten von Francis Bacon, Heiner Müller, Josef Beuys, Donovan und Gerhard Ahrens. Ja, ja, ja, ja, ja. Ne, ne, ne, ne, ne. Ja, ja, ja, ja, ja. Ne, ne, ne, ne, ne. Neu-Atlantis. Sie fuhren aus Peru ab, wo sie ein volles Jahr zugebracht hatten. China und Japan war ihr Ziel. Reisevorrat hatten sie für 12 Monate bei sich. Länger als 5 Monate ging ein günstiger, wenn auch schwacher Ostwind. Dann aber drehte sich der Wind nach West, um dann viele Tage beständig aus Westen zu wehen, sodass sie nur sehr langsam weiterkamen und schon umzukehren gedachten. Doch nun erhob sich ein kräftiger Südost, der sie, so sehr sie sich auch dagegen wehrten, nach Norden trieb. Als sie sich so ohne Lebensmittel von einer Wasserwüste rings umgeben sahen, hielten sie sich für verloren und erwarteten den Tod. Dennoch beteten sie inbrünstig und laut zu Gott im Himmel, der ihnen hier unten seine Wunder zeigt. Sie baten ihn, er möge, wie er einst dem Wasser Einhalt geboten habe und das Trockene habe wieder erscheinen lassen, um der Barmherzigkeit willen auch jetzt ihnen Land zeigen, damit sie nicht verderben müssten. Da begab es sich, dass wir am folgenden Tage abends in mäßiger Entfernung nach Norden zu etwas wie dichtes Gewölk erspähten, das uns Land erhoffen ließ. Wir nahmen daher die ganze Nacht Kurs auf die Stelle, und als es am nächsten Tag hell wurde, war uns klar, dass wir tatsächlich Land gesehen hatten. The lost sound finally found. Radio. The lost sound finally found. Radio Atlantis. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja. Nee. Nee. Nee. Zwei Männer mit einem Tonbandgerät. Smokey und Dusty. Auf einer weißen Kiste. Vor ihnen eine Seekarte. Auf der Kiste steht in schwarzer Farbe geschrieben Atlantis Tapes. Auf der Seekarte steht Atlantic Ocean. Die Kiste klemmt. erlauben Sie 10 Sätze zur Begrüßung. Nur 10 Sätze zur Begrüßung. Russland ist aufgelöst in einem Wirbelsturm. Europa ist eine Zone der Unsicherheit. Zerstört das große Atlantis, Land unter, wie man sagt, und meint die Pest. Man hungert. Und man stirbt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hello everyone everywhere, Damen und Herren, verehrte Hörer. Willkommen bei Radio Atlantis, der letzten unauffindbaren Offshore-Radiostation hier draußen auf dem Atlantik. Für unsere heutige Sendung The Lost Sound Finally Found nutzen wir einmal mehr das allgemeine Chaos auf dem 48-Meter-Band und nehmen teil am Big Blabla, irgendwo zwischen 6225 und 6315 Kilocycles. Bleiben Sie heute Abend auf dieser Welle. Nie wieder wird es so ruhig sein, so trocken, so warm wie jetzt gerade. Zurzeit gibt es allerdings noch nichts Aufregendes zu berichten, nur weißes Rauschen im Kopfhörer unserer Radio Atlantis Zeitmaschine. Keine Kopfzeichen also, kein Untergang, keine Katastrophen, no CQD, kein Mayday. Funkstelle auf allen Notruffrequenzen. Da fragt sich ja Radio Atlantis DJ verunsichert, ist alles vorbei oder hat es noch nicht einmal richtig angefangen? Bleiben Sie also dran. Sie wissen, wenn Radio Atlantis auf Sendung geht, wird der Himmel schwarz. Die Blitze zucken, das Barometer ist auf Tiefstand. Wir melden uns wieder, wenn die Notraketen vor unserem Bullauge zischend nach oben steigen, in den Nachthimmel. Dann läuft hier bei Radio Atlantis der Countdown zu. Rette sich, wer kann. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. The one and only Radio Atlantis Music. Damen und Herren aus der heutigen Zeit führt unser Spiel in die Vergangenheit. Als noch der Mensch des Menschen Todfeind war, das Schlachten gewöhnlich, das Leben eine Gefahr. Ja, ja, ja. Und dass wir es gleich gestehen, es ist fatal. Was wir hier zeigen, hat keine Moral. Nee, nee, nee. Fürs Leben können Sie bei uns nichts lernen. Wer passen will, der kann sich jetzt entfernen. Sie sind gewarnt. Ja, ja, ja. Sie haben nichts zu lachen bei dem, was wir jetzt machen. Doch wir sind nichts, nur Schall und Rauch. Ja, ja, ja. Und suchen doch alles, bestenfalls. Entschuldigung, das waren 12 Sätze. Hafen von Neuatlantis. Das Land, das wir erspähten, war flach und bewaldet und hatte deshalb dunkel ausgesehen. Nach anderthalbstündiger Fahrt landeten wir in einem guten Hafen. Da sahen wir plötzlich, wie verschiedene Menschen mit Stöcken in der Hand uns durch Winke und Zeichen verboten, ans Land zu kommen. Inzwischen kam ein kleines Boot, in dem etwa 8 Männer saßen, auf uns zu. Der eine von ihnen, der einen gelben, an beiden Enden blau bemalten Rohrstock in der Hand trug, stieg ohne Anzeichen von Misstrauen auf unser Schiff. Er zog aus den Falten seines Gewandes eine Pergamentrolle, worauf in althebräischer, altgriechischer, guter lateinischer und spanischer Sprache folgende Worte standen: Geht nicht an Land, auch nicht ein einziger von euch. Verlasst möglichst bald die Küste. Traumprotokoll 1. Als ich die Hosen auszog. Alle Ähnlichkeiten mit lebenden Personen und realen Handlungen sind rein zufällig. Als ich die Hosen auszog, sah Margarete über meinen Schamhaaren die Inschrift in gotischen Lettern »Du bist Hamlet«. Seitdem war sie mir verfallen. Natürlich stand ich, Hail Atlantis, nicht an einer Straßenkreuzung oder Parkanlage, sondern lag mitten in ihrem Bett. Margarete war Hamlet. Alles, was sie sagte, hatte nichts zu bedeuten, aber es bedeutete Wohlklang. Margarete war Hamlet und mir fielen die Haare aus und die Zähne. Es reichte zwar noch für den Polonius, aber nächste Woche wollte ich Schluss machen. Ich spielte keine Rolle mehr. Hinter mir wurde die Dekoration abgebaut von Leuten, die mein Drama nicht interessierte. Mich interessierte es auch nicht mehr. Ich spielte nicht mehr mit. Sei doch auch mal Hamlet, rief Margarete in bester Laune. Immer wieder sprang sie voller Tränen der Freude auf oder in ein Taxi. Und als sie endlich weg war, zog ich die Hosen hoch und sah zum ersten Mal aus dem Bullauge. Das Wasser war gestiegen. Atlantis war weg, untergegangen. Atlantis ist Vergangenheit. Hail Atlantis. Eintrag Notizbuch. Freitag 10.30 Uhr aufstehen. Hamlet mit 2 Überseekoffern zum Taxi gebracht, dann zum Spiegel Bauch und Kopf gekratzt. Kein Schweineschmalz mehr. Fördert den Haarausfall. Neuer Eintrag. Freitag, 10.45 Uhr, Bahnhof Friedrichstraße. In der S-Bahn vom Übergang Friedrichstraße nach West-Berlin fühlte ich einen großen Unterschied. Einen Unterschied von Zivilisationen, von Epochen, von Zeit. Man fährt da wirklich durch eine Zeitmauer. In Atlantis angekommen, nimmt Müller ein Taxi. Es regnet auf der Insel. Aus dem Autofenster sieht er die Mauer, die Atlantis umgibt. Forget about Hamlet. Sie sind das Volk. Rundfunk der DDR. This is GDR Radio. 3, 4. Radio GDR. And again. Ici. 3, 4. La radio de la RDR. Sorry. Rundfunk der DDR. This is GDR Radio. 3, 4. Radio GDR. And again. Ici. 3, 4. La radio de la RDR. Sorry. Wenn Sie dort sitzen und ich hier spreche, ist alles... Was man wissen will, ist warum. Warum ist das so? Ein Hauptgrund dafür ist die Botschaft, die Message. Glauben Sie es oder glauben Sie es nicht? Moment mal. Was war das denn jetzt? Botschaft, die Message. Glauben Sie es oder glauben Sie es nicht? Alles, was man wissen will, ist warum. Warum ist das so? Halt, halt, halt. Nochmal. Also, warum ist das so? Ein Hauptgrund dafür ist die Botschaft, die Message. Glauben Sie es oder glauben Sie es nicht, aber es stimmt. Das ist das Gesetz der Wiederholung. In diesem Sinne empfehle ich immer wieder die Erhöhung der Mauer um 5 cm. Die Betrachtung der Berliner Mauer aus einem Gesichtswinkel, der allein die Proportion des Bauwerkes berücksichtigt, dürfte doch wohl erlaubt sein. Eine Mauer in sich ist sehr schön, wenn die Proportion stimmt. Entschärft sofort die Mauer durch inneres Lachen. Hello everyone, everywhere. Und hier eine Nachricht für einige von euch da draußen im Alltag der Häuserschluchten. Atlantis ist keine Insel. Atlantis ist ein kupferner Dreimaster. Code 6124. Der heute und morgen in See sticht. Kurs 12-60. Ich wiederhole, Atlantis ist keine Insel. Atlantis ist ein kupferner Dreimaster. Code 6124. Der heute und morgen in See sticht. Kurs 12-60. Remember, we are out here for you. You are in there for us. But the divine revenge overtook not long after those proud enterprises. Hören Sie, jetzt kommt er auf die Rache Gottes zu sprechen. Die Rache Gottes, sagt er, zerstörte das große Atlantis. Great Atlantis was utterly lost and destroyed. Destroyed not by a great earthquake, as your man says, for that whole tract is little subject to earthquakes. Aber es handelte sich keinesfalls um ein Erdbeben, sagt er, sondern but by a particular deluge or inundation. Aha. Von einer Flutwelle ist hier die Rede. Soweit ich verstanden habe, soll das Wasser nicht sehr tief gewesen sein, etwa 40 Fuß. Das sind so 3 mal 4 gleich 12 plus 2, das sind so 14 Meter, oder? Vögel waren also ziemlich sicher in den riesigen Bäumen, sagt er. 40 foot, yes. Birds also were saved by flying to the high trees and woods. Yet the inundation, so it were shallow, had a long continuance, whereby they of the whale that were not drowned perished for want of food and other things necessary. Sir Francis Bacon, The Advancement of Learning and New Atlantis, 1626. Aber das Wasser stand und stand und stand. Man wurde krank, man verhungerte, man starb. Way down below the ocean, here I wanna be, she may be. Way down below the ocean, here I wanna be, she may be. Way down, way down. Way down below the ocean, here I wanna be, she may be. Im Bauch des Wals. Ich hielt es für gut, unsere Schiffsmannschaft zusammenzurufen. Als alle versammelt waren, sagte ich, wir wollen uns einmal über uns und unsere Lage klar werden. Wir sind Männer, die wie Jonas aus dem Bauche des Wales vom Meer ans Land geworfen wurden, nachdem uns die hohe See fast zum Grab geworden war. Wir sind jetzt zwar wieder an Land, aber wir schweben doch noch mitten zwischen Leben und Tod. Wir sind über die Grenzen der alten und neuen Welt hinausgefahren, und ob wir Europa jemals wiedersehen werden, weiß nur Gott. Wie durch ein Wunder sind wir hierher verschlagen worden, und es muss schon ein Wunder sein, wenn wir hier wieder fortkommen sollten. Und wenn wir uns erinnern, wie wir gerettet wurden, wenn wir an die Gefahren denken, die uns jetzt und künftig bedrohen, wollen wir unsere Herzen Gott zuwenden und uns alle in unserem Lebenswandel bessern. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Wo bin ich? Wo bist du? Wer bin ich? Wer bist du? Bin ich er oder Ernst? Frank oder Frankfurt? Was? Bin ich wir oder wir? Ja. Stahl oder Stalingrad? Bin ich froh oder fromm? Frank oder Frankreich? Bist du Frank? Bist du es? M-I-U or Young. You or useless. Was du listest? Frank? Bin ich weg oder weg? Is he you or Jew? Sag was, Frank. Sag was. Bist du was? Was? Was? Was bist du? Ja. Hallo. Hallo. Hallo? Hallo. Haben Sie? Hallo? Coyote. Ja, ist die Überschrift. Wie? Na ja, Coyote. K-O-J-O-T-E. Punkt. Gleiche Zeile. Ich liebe Amerika und Amerika liebt mich. Neue Zeile. 23. Mai. Punkt. Beuys fliegt von Düsseldorf nach New York, lässt sich am John F. Kennedy Airport in Filz einwickeln und mit einem Krankenwagen zum Aktionsraum in Manhattan fahren. als er den Aktionsraum mit dem Kojoten Little John, K-O-J-O-T-E, Punkt, Kojote, betritt, hat Boys Lederhandschuhe, eine Triangel, eine Taschenlampe, einen Spazierstock und eine große Filzbahn bei sich. An der Weste links über dem Herzen trägt er ein Stück Hasenfell. Jeden Tag werden frische 50 Exemplare des Wall Street Journals in den Aktionsraum gebracht. Gelegentlich zerreißen Turbinengeräusche vom Tonband die Stille. Das ist Energie, die jede Diskussion um Energie im weitesten Sinne niederbrüllt und somit einen chaotischen Zerstörungseffekt besitzt. Haben Sie? Boys Körper ist vollständig in Filz eingehüllt. Am oberen Ende ragt sein Spazierstock heraus. Er bewegt sich leise um die eigene Achse, den Bewegungen und der Laufrichtung des Kojoten folgend. K-O-J-O-T-E. Punkt. Der Kojote ist der Text. Diese Performance von Boyce mit dem Kojoten in New York. Eigentlich ist das für mich eine ideale Metapher für den Umgang des Schauspielers mit dem Text. Der Text ist der Kojote. Der Shakespeare-Text ist der Kojote. Und man weiß nicht, wie er sich verhält. Jeder Schauspieler müsste umgehen mit dem Text wie Boyce mit dem Kojoten. Aber wie sage ich das einem Schauspieler, der gewöhnt ist, als Beamter mit dem Text umzugehen, den Text bestenfalls zu verwalten? Eben daran denke ich, wenn ich sage, dass die Zeit des Textes erst noch kommen wird. Ich bin nicht Hamlet. Ich spiele keine Rolle mehr. Meine Worte haben mir nichts mehr zu sagen. Meine Gedanken saugen den Bildern das Blut aus. Mein Drama findet nicht mehr statt. Hinter mir wird die Dekoration aufgebaut. Von Leuten, die mein Drama nicht interessiert, für Leute, die es nichts angeht. Mich interessiert es auch nicht mehr. Ich spiele nicht mehr mit. Bühnenarbeiter stellen vom Hamlet-Darsteller unbemerkt einen Kühlschrank und drei Fernsehgeräte auf. Mein Drama hat nicht stattgefunden. Das Textbuch ist verloren gegangen. Die Schauspieler haben ihre Gesichter an den Nagel in ihrer Garderobe gehängt. In seinem Kasten verfault der Souffleur. Die ausgestopften Pestleichen im Zuschauerraum bewegen keine Hand. Ich gehe nach Hause und schlage die Zeit tot. Einig mit meinem ungeteilten Selbst. Fernsehen, der tägliche Ekel. Heil, Coca-Cola. Und hier die zweite Nachricht heute Abend für die Partisanen der Zukunft, für euch da draußen. Die Titanic ist nicht untergegangen. Die Titanic ist eine Ragtime-Band, Code 6124, die heute und morgen den Untergang probt. Näher zu dir, mein Gott, Bachwerke-Verzeichnis 1382. Ich wiederhole, die Titanic ist nicht untergegangen. Die Titanic ist eine Ragtime-Band, Code 6124, die heute und morgen den Untergang probt. Näher zu dir, mein Gott, Bachwerke-Verzeichnis 1382. Remember, we are out here for you, you are in there for us. The lost sound finally found. Traumprotokoll 2. Piratensender Atlantis. Alle Ähnlichkeiten mit lebenden Personen und realen Handlungen sind rein zufällig. hinter dem Studio des Piratensenders, gleich neben der Attrappe eines Schnelldampfers aus Zinkblech, steht die weiße Holzkiste mit der Aufschrift Atlantis Tapes. Dort hinein schütten die Schiffbrüchigen ihre geretteten Magnetbänder. Müller zeigt keine Gemütsbewegung. Ein roter Schlafrock bedeckt seine Blöße. Er ist verlegen, als er sagt, ich will, dass sie der Öffentlichkeit preisgegeben werden. Das will ich auch, ruft der nun älter wirkende junge Josef und schiebt enthusiastisch den filzigen Hut nach hinten. The Lost Sound Finally Found, das ist die Botschaft. Er hat eine Vorliebe für Filzhüte. Wenn die Leute seinen Hut sehen, sagen sie, da kommt der Beuys. Als der Little John, der Kojote, neben der leis klirrenden Theke ein Bein hebt, um sich zu erleichtern, verlassen sie den Vorraum im sicheren Bewusstsein, etwas Nützliches geleistet zu haben. Der Feind ist der Staat, das wissen wir, sagt Müller in ein Mikrofon und steigt wieder auf die Holzkiste. Dann stoppt er das Tonband, öffnet die Whiskyflasche. Der Staat und die Allmacht des Geldes. Keinen Tropfen vor sechs war die Abmachung. Wie spät? Keinen Tropfen vor sechs war die Abmachung. Wie spät? Die Sonne geht gerade auf. Die Sonne geht unter. Es regnet. Es regnet noch nicht. Aber es will regnen. Es wird regnen. Etwas zu sehen? Zu dunkel. Hören Sie? Ja, es tropft. Wir müssen etwas tun. Etwas unternehmen. Eine Botschaft absetzen. Eine Notrakete zünden. Ein Funkspruch. Das wird ein Platzregen. Eine Sturmflut. Eine Sturzflut. Die Apokalypse. Die Flut des Jahres. Des Jahrhunderts. Wir werden nass. Nass wie die Pudel. Und das Wasser steigt. So hoch. Noch höher. Oh, mein Anzug. Mein Hut. Kommen Sie schon. Springen Sie. Nach Ihnen. Retten Sie sich. Dann bleiben Sie stark. Bleiben wir, bis es aufhört zu regnen. Bleiben wir, bis es vorbei ist. Wir erschienen zum festgesetzten Zeitpunkt im Hause Salomon. Im Saal waren keine Menschen, außer zwei weiß gekleideten Dienern als Ehrenwache. Als wir uns dem Throne genähert hatten, stand der Vater des Hauses Salomon auf. Er hob die unbehandschuhte Hand zum Segen. Gott segne dich, mein Sohn. Ich werde dir das großartigste Juwel schenken, das ich besitze. Gott und den Menschen zuliebe werde ich dir vom wahren Zustand des Hauses Salomons erzählen. Damit du, mein Sohn, darüber völlige Aufklärung erhältst, werde ich dir den Zweck unserer Gründung auseinandersetzen, zweitens die Vorrichtungen und Mittel, die uns für unsere Arbeit zur Verfügung stehen. Unsere Gründung hat den Zweck, die Ursachen des Naturgeschehens zu ergründen, die geheimen Bewegungen in den Dingen und die inneren Kräfte der Natur zu erforschen und die Grenzen der menschlichen Macht so weit auszudehnen, um alle möglichen Dinge zu bewirken. Wir haben große geräumige Gebäude, in denen wir meteorologische Erscheinungen, Schnee, Hagel, Regen, auch künstlichen Regen, der aus festen Körpern und nicht aus Wasser besteht, Donner, Blitz, Wetterleuchten, ferner die Erzeugung von Insekten und anderen kleinen Tieren in der Luft, von Fröschen, Fliegen, Heuschrecken und so weiter nachahmen und zur Darstellung bringen. Wir besitzen Soundhouses, in denen wir Töne und ihre Entstehung erforschen und vorführen. Wir haben Harmonien, die ihr nicht habt. Wir verwenden auch Vierteltöne und noch geringere Tonverschiebungen. Unseren Musikinstrumenten, die ihr noch nicht kennt, entlocken wir Melodien von höchstem Wohlklang, die euch unbekannt sind. Unsere Töne umfassen die tiefen und hohen Lagen in jeder Lautstärke. Mit akustischen Vorrichtungen, die am Ohr angebracht werden, können wir das Gehör verbessern und so die Tonübertragung verstärken. Wir haben auch eigenartige und künstliche Echos, wobei die Stimme nach Belieben lauter, leiser oder verändert zurückgeworfen wird. Ich stehe auf einer weißen Kiste. Er raucht jetzt. Ich rauche. Ein Whisky. Prost. Prost. Zum Wohl. Ich bewege mich vor und zurück. Breite die Arme aus. Er fliegt. Er fliegt jetzt? Ich fliege. Ich kann fliegen. Er fliegt. Du fliegst? Hoch über dem Meer? Ich schwinge mit ungeheurer Geschwindigkeit vor und zurück. Ganz langsam. Hoch über Neuatlantis. Meine Arme und Beine vibrieren. Ich bin ganz leicht, ganz leicht. Ich falle. Vorsicht. Ich schwebe still. Es ist kalt. Flieg weiter. Weiter fliegen. Ich bin eingefroren in Luft. Die Seenotraketen zwischen Rot durch Schwarz zerplatzen, stehen unbeweglich vor meiner Nase. Vorsicht! Ich fliege. Du fliegst runter. Ich fliege. Ich kann fliegen. Fliegen. Hoch über Neuatlantis. Atlantis. Er oder Ernst fliegt vorbei. Vorbei. Hamlet fliegt vorbei. Vorbei. Polonius. Guten Tag. Ein Königreich, das aussieht wie Düsseldorf, fliegt vorbei. Vorbei. Der Palast der Republik fliegt vorbei. Ein weiteres dickes Ende nähert sich. Guck mal, Donovan fliegt vorbei. Fliegt vorbei. Fliegt vorbei. Ein Schnelldampfer aus Zinkblech fliegt vorbei. Vorbei. Ich fliege vorbei. Ich fliege vorbei. Ein Filzhut, der aussieht wie ein Filzhut, fliegt vorbei. Vorbei. Die Vergangenheit kommt. Der Rhein und die Spree fliegen vorbei. Fliegen vorbei. Fliegen vorbei. Die Zukunft fliegt vorbei. Vorbei. Und das Goethe-Institut. Institut. Fliegen vorbei. Vorbei. Way down below the ocean. Here I wanna know she may be. Way down below the ocean. Here I wanna be. She may be. Way down, way down, way down below the ocean. Here I wanna be, she may be. Traumprotokoll 3. Atlantis, the song. Alle Ähnlichkeit mit lebenden Personen und realen Handlungen sind rein zufällig. Der DJ zieht endlich die versprochene Schallplatte aus der Gummihülle und legt Donovan auf. The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood. Dann verteilt er taktvoll Brotsuppe an die anwesenden Schiffsbrüchigen. Es reicht für alle. Aber die Schallplatte hängt. Die Schallplatte hängt. Hängt bei Hail Atlantis. Dazu schmerzt der Kopf des jungen Josef, weil da eine Honigpumpe zyklisch denkt. Das ist nur der Anfang, unterbricht Müller Donovan und entnimmt der Honigpumpe des jungen Josef eine frische Idee. Das dicke Ende kommt noch, schreibt Müller auf das Tischtuch. Das dicke Ende lautet, für alle reicht es nicht. Dann zieht er den einzigen Stuhl in der Kajüte zum Tisch heran und setzt sich. Dabei zuckt der rote Schlafrock lautlos an den Hüften, als ob zwei Herren mit breitrandigen Hüten und dicken Bärten auf ihre Gitarren einschlügen. Woran denken Sie, Müller, wenn Sie so hören, wie Sie gerade hören? Ich denke an Margarete und die Erfindung des Radios, jo. Margaretes Fotografie trug er jedenfalls in der Brusttasche, seit er Atlantis per Schiff verlassen hatte. Jetzt nimmt er sie heraus und verzieht die Lippe zu ein paar sehr einfachen Tanzschritten. Way down below the ocean. Here I wanna be. She may be. Below the ocean. Here I wanna be, she may be. Radio Atlantis. Radio Atlantis. Radio Atlantis. Maschinenhäuser in Neuatlantis. In unseren Maschinenhäusern stehen Maschinen und Apparate, mit deren Hilfe wir Bewegungen jeder Art hervorbringen können. Wir ahmen dort den Vogelflug nach. Zum Fliegen in der Luft haben wir Gestelle und Hilfsmittel, ähnlich den Flugorganen der Tiere. Wir besitzen Schiffe und Boote, die unter Wasser fahren können und deshalb den Stürmen des Weltmeeres nicht so ausgesetzt sind. Erwähnenswert sind unsere vorzüglichen Uhren und andere durch Luft und Wasser angetriebenen Apparate mit Dreh- oder Pendelbewegungen. Auch das Perpetuum mobile haben wir in mehreren Ausführungen. 1989. Joseph Beuys' Stuka Bomber Piece by Al Hansen, Gallery Cologne. Sput, sput. Sput, sput, sput. Brut, brut. Brut, brut, brut. Pra, pra, pra, pra. Pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra. Ram, ram, ram, spot, spot, spot, spot. Ram, ram. Pow, pow, ch ch ch ch ba ba ba ba pra ra ra ra ra ra ra ra ra ra boop, boop, prup, prup, prup, prup. Aiuto, aiuto, problemi, problemi amatori, problemi amatori. Ai, motori, oh, mamma mia, baffanculo. Oh, oh, scheiße, hilfe, hilfe, hilfe, l'apparat ist kaputt. Oh. Eins, eins, zwei, ja, ja, Test, Test, eins, Laertes soll König sein. Laertes for King. Laertes vor King. Laertes soll König sein. Laertes ist tot. Laertes vor King. Es lebe der König. Der König ist tot. Es lebe der König. Lebe hoch. Hamlet ist ein Stück über einen jungen Mann, der Mitglied der herrschenden Schicht ist und der durch Wittenberg auch ein Intellektueller geworden ist. Es geht um einen Riss zwischen zwei Epochen und in diesem Riss geht er unter. Interessant ist daran, dass das Alte ihm zwar dubios ist, andererseits aber auch etwas Zwingendes hat. Das liegt in der Natur der Vaterfigur. Es lebe der König! Test, Test! Ich war Hamlet. Ich stand an der Küste und redete mit der Brandung Blabla. Im Rücken die Ruinen von Europa. Test, Test. Gut. Es lebe der König. Das Neue schmeckt ihm aber auch nicht. Deswegen geschieht dieses blinde Massaker am Schluss. Also die Flucht in die blinde Praxis. Hamlet erfährt, dass sein Vater als Geist herumspukt, also offenbar irgendeine Information loswerden will. Dann kommt die Begegnung mit dem Geist des Vaters und der Vater erzählt ihm, dass er von Claudius vergiftet worden ist. Und jetzt hat er das Problem, dass er in Wittenberg studiert hat und einem Gespenst trauen soll. Das ist ebenfalls ein Riss, der nie ganz geklärt ist. Also Schluss, aus, ich spiele nicht mehr mit, ich gehe, Schluss, Schluss, ja. Halt. Schluss. Das kannst du nicht machen, du hast einen Vertrag her, du bist nicht Hamlet. Wer bist du denn? Du kannst dich umbringen. Ich gehe, das ist alles Hamlet-Vertrag, ja. Ich gehe jetzt nach Hause und schlage die Zeit. Warte, warte mal, ja? Du bist hier nicht der König. Ich Hamlet, ja. Es lebe der König. Es gibt ein Durcheinander von protestantischen und katholischen Vorstellungen im Stück. Auch das spielt eine Rolle. Das Interessanteste ist eigentlich die Unklarheit. Es ist kein perfektes Stück, es geht durcheinander. Das Stück endet damit, dass Claudius zwischen Hamlet und Laertes ein Duell arrangiert. Es geht sehr durcheinander. Rundfunk der DDR. This is GDR Radio. 3, 4. Radio GDR. And again. Ici. 3, 4. La radio de la RDR. Sorry. Rundfunk der DDR. This is GDR Radio. 3, 4. Traumprotokoll 4. Die Männer der Zukunft. Alle Ähnlichkeiten mit lebenden Personen und realen Handlungen sind rein zufällig. Wie sind die Männer der Zukunft? Fragt Margarete. Müller antwortet nicht. Auf einer Parkbank am Atlantischen Ozean sitzend schreibt Müller in sein Tagebuch: Mittwoch, Josef besuchen. Galerie öffnet nicht vor 10.30 Uhr. Futter besorgen. Was frisst ein Kojote? Danach Amerika-Haus. Lesesaal, nicht hinlegen, im Sitzen schlafen. Tief einatmen. Margarete getroffen fragte: Wie sind die Männer der Zukunft? Nicht geantwortet, nachgedacht. Der Mann der Zukunft raucht. Der Mann schwitzt. Er bevorzugt Pissoirs, Bars und andere abgedunkelte Räume. Mann ist dumm. Mann kann schwimmen, segeln, reiten, übt sich im Faustkampf. Mann bekämpft Hühneraugen, die durch andauernden Druck entstehen. Durch ultraviolettes Licht zeigt Manns Haut Pigmente. Das schützt und macht ihn zum Neger. In den Hosen- und Manteltaschen trägt der Mann Kieselsteine auf Vorrat. Diese lutscht er nach einem festen Regelwerk und nach Westen gewandt. Aber ausschließlich bei Hunger. Soundhouse 4. Das Lutschen von Kieselsteinen. Regel 1. Hosentasche 1, 3 Steine. Hosentasche 2, 3 Steine. Manteltasche 1, 3 Steine. Manteltasche 2, 3 Steine. Der Mann nimmt Stein 1 aus Hosentasche 1, steckt ihn in den Mund, lutscht. Nimmt Stein 1 aus Manteltasche 1, steckt ihn in Hosentasche 1, nimmt Stein 1 aus Manteltasche 2, steckt ihn in Manteltasche 1, nimmt Stein aus Hosentasche 2, steckt ihn in Manteltasche 1, steckt Stein 1 nach dem Lutschen in Hosentasche 2. Mann nimmt Stein 2 aus Hosentasche 1, steckt ihn in den Mund, lutscht. Nimmt Stein 1 aus Manteltasche 1, steckt ihn in Hosentasche 1, nimmt Stein aus Manteltasche 2, steckt ihn in Manteltasche 1, nimmt Stein aus Hosentasche 2, steckt ihn in Manteltasche 1, steckt Stein 2 nach dem Lutschen in Hosentasche. Und so weiter und so fort. Regel 1. Mit Fragen fängt jede Revolution an. Wenn alle spielen, ist das die totale Außerkraftsetzung von Macht. Es gibt jetzt eine Situation, wo, poetisch gesagt, uns die Geschichte mit Sie anredet. Ich möchte mal wieder mit Du angeredet werden. Regel 1. Und im Übrigen ist die wichtigste Waffe des Partisanen seine Tarnung. Wissen Sie, woran ich glaube? Ich glaube an Konflikt, sonst glaube ich an nichts. Der Mann nimmt Stein 1 aus Hosentasche 1, steckt ihn in den Mund. Lutsch. Wenn alle spielen, ist das die totale Außerkraftsetzung von Macht. Ja, ja, ja, was ist los, was ist das? Nee, nee, nee, was ist los, was ist das? Ja, ja, ja, was ist los, was ist das? Nee, nee, nee, was ist los, was ist das? 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht. Ja, ja, ja, was ist los, was ist das? nee, nee, nee, was ist los, was ist das? Ja, ja, ja, was ist los, was ist das? Nee, nee, nee, was ist los, was ist das? 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht! Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja. Nee. Ja. Nee, nee. Zwei Männer in Abendanzügen. Ja, ja. Nee, nee, nee. Smokey und Dusty auf einer weißen Kiste. Ja, nee. Operngläser hängen an ihrem Hals. Auf der Kiste steht in schwarzer Farbe geschrieben Atlantis Tapes. Das letzte Klingeln. Das letzte Klingeln. Wollen wir wirklich hinein? Wir sind eingeladen. Ausgezeichnete Plätze. Man hat gute Sicht. Besten Einblick. Es soll ein sehr schönes Schauspiel sein. Ein Ohrenschmaus. Eine Augenweide. Wie heißt es? Der Untergang. Untergang. Es wurde bereits ins Englische übersetzt. Ins Holländische. Dänische. Portugiesische. Und Fidschi. Ist es die erste Vorstellung? Nein, es ist bereits einmal aufgeführt worden. Wie wurde es aufgenommen? Mit allgemeinem Beifall, wohlwollend. Ja, der Verfasser war schon vorher berühmt. Dieses Werk hat seinen Ruf also untermauert. Man muss sich bloß umschauen. Es sind alle da. Ja, besonders auf der Galerie. Und die Logen voller Damen. So voll war es noch nie. Herrlicher Anblick. Habe die Ehre. Woher kennt man die Dame? Schönes Gesicht. Und die Augen. So verständnisvoll. Ein herrliches Wesen. Schade. Schade? Ja. Sie verheiratet sich mit dem Herrn dort drüben. Der gerade von der Toilette kommt? Ein guter Schauspieler. Spielt sehr natürlich. Unnachahmlich, tragisch. Besonders heute. Schade. Schade, dass es so bald vorbei ist. Wenn es vorbei ist, wollen wir uns erfrischen. Gute Idee. Nachdem die Angst ausgestanden ist. Die Existenzangst? Die Todesangst. Aber darüber reden wir später. Ja. Wenn alles vorbei ist. Laertes soll König sein. Laertes ist tot. Laertes for King. Es lebe der König. Der König ist tot. Laertes soll König sein. Laertes ist tot. Laertes for King. Es lebe der König. Der König ist tot. Jetzt ist es still. Ja, Ruhe. Endlich. Wunderbar. Die Ruhe nach dem Sturm. So muss es bleiben. Ja. Sich treiben lassen. Für alle Zeit. Vor aller Welt. Der Vorhang ist unten. Das Spiel ist aus. Schnee von gestern. Und morgen? Nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Zigarre? Ja. Jetzt leben wir. Jetzt überleben wir. Jetzt ist Land in Sicht. Atlantis Tapes. Ein Hörstück von Klaus Bulert. Mit Texten von Francis Bacon, Heiner Müller, Josef Beuys, Donovan und Gerhard Ahrens. Mit Jürgen Holz, Bernhard Schütz, Manfred Zapatka und anderen. Ton Andreas Meinitzberger. Regie und Musik Klaus Bulert. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Radio Berlin-Brandenburg 2007. Redaktion Elisabeth Panknin.